Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Herzlich willkommen bei den Propheten. Jo, hallo. Wir haben heute natürlich wieder ein sehr erfrischendes Programm für euch. Ja, erstmal hier, was ist das denn hier für eine Begrüßung? Was denn? Ja, nice, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das ist so. Doch, da freuen wir uns doch immer drüber. Ja, an, sowieso. Ne? Mit einem erfrischenden Programm, oder wie nochmal? Ja, richtig erfrischend, nachdem wir gestern, glaube ich, beide fast weggeknackt sind. Auf unterschiedlichen Wegen. Ja. Können wir ja später nochmal berichten. Ja, zuerst möchte ich auch noch kurz was sagen, Herr. Ich muss leider ein kleines Geständnis bringen. Halt, ne? Ja, gegenüber, da hat jemand die Wette verloren. Gegenüber DRG Bro halt. Ne? Ich muss leider sagen, dass ich schwer erkrankt bin. Und zwar an einer Form von Shopping-Allergie. Halt, ne? Und ich wollte das jetzt nun mal so per se in diesem Kontext halt bringen. Das ist relativ ein heftiges Ding, weil... Da mache ich erstmal den Rückblick gerade. Und zwar, das sagt er jetzt nur so, weil... Wir haben eine Wette gemacht vor etlichen Wochen. Es ist, glaube ich, schon 4 Wochen her. Wir wollten unsere Kollegin hier in die Podcast-Sendung haben. Und er hat da, der T-Bro, der hat darauf getippt. Musste. Ja, selber schuld. Du willst ja jede Wette halten und denkst, du gewinnst. So, und er hat da dafür gestimmt, dass unsere Kollegin hier in unsere Sendung kommt. Und heute, wiederholt, ist sie nicht am Start. Und ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nichts von dieser schlimmen Krankheit, halt, die mich... ja, der labert nur. Also wir müssen demnächst shoppen gehen und dann werden wir auf unsere Facebook-Seite mal so das ein oder andere Bild posten, wie das Ganze so aussehen wird. Und wahrscheinlich, aber auch nicht halt. Ne? Also die werden auf jeden Fall mit schwarzen Balken verziert sein, die in die Fotos halt. Ne? Mhm. Wie so ein Zebra. Die werden da schön zensiert. Ja, selbstverständlich. Halt, ne? Also... Falls ich nicht dieser Krankheit zum Opfer fallen sollte und so weiter. Ne? Also, ja. Ja, das so viel zu dem. Was hatten wir denn noch Schönes? Also für heute oder letzten Mal? Das letzte Mal. Ja? Also soll ich vielleicht von der letzten Folge mal berichten? Ja, gerne doch. Unbedingt. Genau, wir hatten Podcaster, Comedian und was weiß ich nicht was noch alles. Der macht so einiges. Jens Wienand in unserer Sendung. Mhm. An der Stelle mal ein großes Dankeschön dafür, dass er Gast in unserer Sendung war. War ganz witzig, mal so einen Einblick zu erhalten, was so ein Mensch denkt, fühlt und erzählt. Ich habe das ja schon im Intro von der letzten Folge erzählt. Ich hatte voll die Probleme, so mit ihm zu interagieren, weil ich höre seinen Podcast und dadurch, an der Stelle können wir ja nochmal Werbung machen für seinen Podcast, oder? Ja, was auch richtig gut ist. Ich meine, wir haben ihn ja auch hauptsächlich hingeholt, weil wir schon ein bisschen was abkupfern können. Von einem wahren Profi. Von einem Profi, genau. Wir sind ja schon quasi auch Profis, aber halt, wir können sie trotzdem noch verbessern. Ja, wir sind ja noch in der Optimierung. Also der Podcast läuft ja, die Hörerzahlen sprechen für sich. Ja. Es gibt da draußen Leute, die noch dabei sind. Ja. Ja, nee, der Podcast heißt Imperium für Dummies von Jens Wienand. Kann man sich anhören auf iTunes. Wenn das denn nicht Dummies? Er nennt das Dummies. Achso, okay. Also Dummies hätte ich auch gedacht, aber er nennt das so. Aber ist auch egal, ist ein cooler Podcast. Ich höre den regelmäßig, ist ganz witzig. Ja. Ja, davor die Woche, was haben wir davor gemacht? Über, was haben wir da? War das nicht Selbstreflexion. Selbstreflexion war das Thema. Ja, da hat ja der Jens Wienand in der letzten Folge gesagt so, an sich ist das Konzept, was wir haben, ganz witzig. Aber... Es gab ein Aber? Ja. Irgendwann hat er da so... Kam er da raus, weil das... Also er meinte so, ab so einem gewissen Punkt wurde das zu... Er nannte es geekig, also so geek-mäßig. Also ich glaube, wir sind dann zu tief in die Materie gegangen und dadurch wurde es auch irgendwie anstrengend. Also ich mir aber gut vorstellen. Also wir müssen also unser erhebliches Wissen, was wir haben, halt ein bisschen zurückhalten. Weil als guter Lehrer machst du das ja auch. Richtig. Du schraubst ja dein immenses Wissen, das du an einer Hochschule erwerben durftest. Ja. Schraubst du auf ein Minimalmaß runter, damit das irgendwelche Hohlköpfe mitbekommen. Natürlich sind unsere Zuhörer keine Hohlköpfe, aber ich glaube auch so Philosophiekram ist hier nicht richtig. Es gehört halt nicht zum Alltag. Es gehört nicht zu den Propheten. Ja, und zu den Propheten ja schon. Es ist ein Teil von uns geworden durch die letzte Folge. Aber, in der Tat. Wir lernen ja weiter halt, ne? Mit ganz euch genau. Zusammen. So. Ja, was steht sonst noch auf dem Programm? Die Auswertung. Willst du das machst du das mal bitte? Ah, ja, natürlich. Und auch bitte die aktuellen Zahlen. Ja, die aktuellen Zahlen sind leider verfälscht worden. Ne? Deswegen müssen wir uns mit den Daten von vor 10 Minuten zufrieden geben. Ich habe, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich einfach nochmal mich selber angemeldet und nochmal ein paar Kreuze gemacht. Ja, und die werden natürlich rausgerechnet halt. Ne? Ja, weil das ist Demokratie. Das Ergebnis verfälschen. Das ist Demokratie. Denkst du, ja. Merkel geht nicht auch wählen? Ja, aber du gehörst nicht zur Demokratie dazu. Nee, bei dem Propheten. Stimmt. Ich bin der Diktator. Ja. Tyrann. Also der Imperator. Der Prophet. Also ich habe auf jeden Fall zum Glück die alten Daten noch vor mir liegen, sodass ich euch jetzt auf den Realzustand bringen kann und nicht um irgendwelche verfälschten Geschichten und so weiter. Also was machen wir? Was hat denn so gewonnen? Wir starten am besten mit dem vierten Platz halt, ne? Ja, finde ich auch gut. Mit, so ja, stimmt. Einer Masse von 2 Stimmen gewählt, nichts als die Wahrheit. Ja, das war auch echt scheiße, oder? Es war optimierungsfähig, wie viele Dinge, die wir halt machen, ne? Und also so gesehen, jetzt ist eigentlich der dritte Platz, weil... Willst du ein Bonbon? Auch wenn wir aufzeichnen, ich habe hier uns vor der Aufzeichnung noch Bonbons hingelegt. Ja, aber er verschweigt natürlich auch, dass wir eben schon einen Bonbon halt auch gegessen haben. Ja. Also, ja. Und, wir schmecken aber nicht davon ab, sondern genau. den dritten Platz. Das kann nicht gut. Mit nichts als die Wahrheit. Zusammen teilt sich die Improvisationsgeschichte ebenfalls 2 Votes. Ja. Ja, Silber geht dann. Wobei die Improvisationsgeschichte finde ich gut. Die müssen wir auch auf jeden Fall nochmal machen. Alle werden behalten. Der Jens Wienand, der wollte ja auch nochmal zur Impro-Geschichte auch nochmal dazukommen, weil der ist auch Schauspieler im Improvisationstheater. Mhm. Auch da können wir noch was machen. Und da können wir mal so eine Perle wirklich mal hier in die Sendung holen. Die Perle. an Platz 2 ist natürlich, also eigentlich unser Aushängeschild, möchte ich mal sagen. Ich möchte schon sagen, es ist das Aushängeschild. Unsere Prophetenwette, unsere Prophezeiung. Aber was ist denn unser Hochkaräter? Was ist unser Hochkaräter? Was kommen wir erstmal zu den 3 Stimmen, die ich kann mich nicht beruhigen. Prophetenwette erarbeitet hat. Und der noch ungekrönte Champion unserer bisherigen Leistung ist das, ihr könnt es euch denken, das Flachwitzbett. Genau. Das mit 5 Votes. Wovon ich vermute, dass 4 davon auch von unserem Nino sind. Nein. Wir wissen es nicht. Aber ich bin ehrlich, das Flachwitzbattle ist schon gut, aber wir müssten daraus ein Witzebattle machen. Ich glaube, das macht die Sache witziger. Ein Witzebattle. Inwiefern unterscheidet sich ein Witzebattle von einem Flachwitzebattle? Dass die Witze nicht mehr flach sind. Ah! Ja! Also da darf man auch mal einen Witz rausbringen. Man muss jetzt keinen Witz erzählen, der 3 Minuten lang ist, aber vielleicht einen, der darf mehr Zeilen haben. Wir haben immer nur so Einzeiler gehabt. Mhm. So, ne? Und ich finde, die können auch langweilig werden. Ja. Weil Flachwitze sind nicht mehr lustig. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir unsere schöne Auswertung, unser Treppchenmodell in die kommenden Vorstellungen einbauen werden. Aber das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, weiterhin zu voten. Wir können zwischendurch ja mal schauen, ob sich da was verändert hat an unserem Meinungsbild. Ne? Definitiv. Ja. Also ich werde sicherlich auch noch die ein oder andere Verfälschung einbauen und so weiter, damit sich das Gleichgewicht der Mächte wiederherstellt. An der Stelle kann ich nur sagen, ich habe auch die Möglichkeit, über VPN da so einige Sachen zu verfälschen. Da ist ja ein IP-Blocker drin, das heißt einmal gevotet, dann nie wieder, denkste, es sei denn, man reconnected oder man, jetzt verrate ich dir das auch noch. Ja, solche Tricks sind mir ja auch nicht gefällt. Aber ich habe in der Tat nicht verfälscht, ich habe gerade nur einmal, also wir haben wirklich Leute, die da gevotet haben. Und E-Mails haben wir heute gar nicht gecheckt. Haben wir Mails gehabt? Ich weiß nicht. Kann sein. Ja, aber da gucken wir. Gucken wir jetzt heute nicht rein. Ja. Vielleicht nächstes Mal mal wieder. Genau, ne? Schauen wir mal. Was haben wir denn noch so schön auf dem Programm? Podcast-Erklärung. Wollen wir heute mal... Also uns ist aufgefallen. Ich wette, die meisten haben bis hierhin wieder gar nicht gehört. Das kann natürlich passieren. Also. Aber was ist ein Podcast? Also was das ist, das hört ihr die ganze Zeit. Das kann man aber auch sehen, aber nicht fühlen. Schade eigentlich. Noch nicht. Aber wie funktioniert das? Willst du das mal vielleicht für Android erklären oder soll ich den technischen Spaß machen? Du darfst dir gerne um die technischen Angelegenheiten kümmern. Wir müssen natürlich dabei dann auch bedenken, den Tipp, den wir von dem Jens bekommen haben. Ja. Nicht zu tief in die Materie. Unserem Wissen geizt. Ich erkläre das ganz banal. Also man kann mit iTunes zum Beispiel jetzt erstmal für Apple-User. Jeder, der ein iPhone besitzt, der kann in seiner, in der, der, der macht die App auf iTunes. Ich guck nochmal, ob das stimmt. So, man hat die App. Nee, oh, ganz großer Patzer. Also die App heißt Podcasts. Das ist so ein lila Icon mit so einem, ja, es sieht aus wie so ein I mit so Wellen, aber das ist eigentlich ein Mikrofon. Also man geht in die Apple Podcast App und dann hat man die Möglichkeit, auf die Suche zu gehen, sobald die App Podcasts geöffnet ist. Da gibt man einfach die Propheten ein. So, wenn man das dann gemacht hat, dann findet man unser Cover, da sieht man dann so zwei South Park Figuren und unser Logo. Da klickt man dann drauf. Und jetzt hat man die Möglichkeit, wenn man dann da drauf ist, einfach auf Abonnieren zu klicken. So, und wenn ihr jetzt euer Handy anmacht, könnt ihr immer wieder reinklicken und habt dann, ja, wisst dann Bescheid, ne? Also dann habt ihr das quasi abonniert und jedes Mal, wenn ihr in die App reinguckt, kriegt ihr Bescheid, wenn eine neue Folge online ist und könnt die hören. Der Vorteil ist, wenn die Folgen mal zu lang sind, könnt ihr einfach aufhören zu hören und hört ja später an derselben Stelle weiter, wo ihr aufgehört habt. Zuhören. Genau. Ja, aber die Sache ist natürlich dann auch noch für unsere zahlreichen Podcasts Zuhörer. Muss man abonnieren. Was ist denn jetzt ein Podcast? Ja, das ist halt so ein Ding, sowas wie ein Broadcast. Also aber man sendet etwas raus, audiovisuell oder nur auditiv, und das wird bereitgestellt, so on demand. Quasi kann man sich vorstellen, Netflix ist ein großer Podcaster. Soll ich dir mal sagen, was Wikipedia uns zum Podcast sagt? Ja, komm. Das habe ich mir gerade mal halt schlau. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber mach mal. Podcasting bezeichnet das Anbieten abonnierbarer Mediendateien über das Internet. Ja, das war's ist schon, ja, ne? Das, was ich hier sage. Ja. Abonnieren. Mediendateien. Ne? So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu iTunes, zu Android. Da empfehle ich euch mal die App aus dem App Store. Wie heißt der? Play Store, ne? Oh Gott. So hieß er mal. Also aus dem Store auf Android auf jeden Fall. Und da ladet ihr euch die App runter, die heißt Podcast Republic. Und da ist das genau das Gleiche. Da hat man dann oben so eine Lupe. Da geht man erst auf Kategorien. Da hat man da oben eine Lupe, gibt dort ein Die Propheten. Und dann, also die App heißt Podcast Republic. Da geht man auf die Suche, gibt Die Propheten ein mit einem Leerzeichen zwischen Die und Propheten. Dann hat man uns, hat direkt in der Übersicht alle Folgen und klickt einfach auf Abonnieren. Zack, man hat uns abonniert und man hat dann immer das Update. Das Coole ist, für die Leute, die das unterwegs hören wollen, aber nicht unterwegs abrufen kann, man kann sowohl bei iTunes auch als bei Podcast Republic die Folge, wenn man in einem WLAN-Netz zum Beispiel ist, vorher runterladen und dann später unterwegs quasi offline hören. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich höre ganz oft so Podcasts, die gehen 1 bis 2 Stunden und ich habe keinen Bock irgendwie 200-300 MB runterzuladen und unterwegs. Manchmal kommt man ja auch in Netze, wo du keinen Empfang hast. Ja. Und ich lade mir die mal zu Hause vorher runter. Und dann kann ich die unterwegs hören und dann immer Pause, weiterhören und so weiter. Genau, und das kann man auch runterladen, die Folgen. Und dann hat man, und man kann sie danach auch wieder löschen über die App. Das ist ganz einfach und dann sind die auch wieder weg. Genau, so funktioniert Podcast Republic und iTunes. Aber die Republic hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun, ne? Nee, das heißt aber Podcast Republic. Ja, ja. Das ist interessant. Ne? Ja, das ist... Also nun sind wir im Prinzip auch ein Stückchen schlauer geworden, was Podcast ist. Vielleicht kann ich auch nochmal ein Video-Tutorial machen, wie das funktioniert, für unsere treuen Zuhörer. Weil ich habe auch auf Twitter mal die Anfrage bekommen von einer Sarah, ja genau, hallo. genau, und die hat geschrieben, ja hier, wie kann ich das denn abonnieren? Kann ich das auch irgendwie runterladen? Kann ich das so, ne? Und ja, es geht. Wenn du ein Android-Phone hast, Podcast Republic, hast du ein Apple-Gerät mit Podcasts. Ja, und dann synchronisiert das automatisch oder auch nicht automatisch. Das kann man alles einstellen. Am Anfang ist das nicht automatisch. Man muss das per Hand manuell runterladen. Später kann man das aber auch automatisch einstellen. Aber man kriegt auf jeden Fall immer direkt die Nachricht, neue Folge. Und man kann das auch über die App dann direkt anhören. Ja, super praktisch, oder? Ich nutze das nur. Ne? Das ist der goldene Schnitt der Medientechnik. Ja. Wobei es unter Umständen, man weiß es ja nicht, für den einen oder anderen Hörer, der bisher noch keine Podcast genutzt hat, vielleicht das ist auch mega die geil. Einfachste Möglichkeit ist, wenn er sonst nämlich keine weiteren Podcasts ja, aber nur, das ist super einfach. Und das Coole ist halt auch einfach, es gibt ja auch noch viele andere Podcasts. Zum Beispiel höre ich immer Bayern 2 Wissen zum Beispiel oder den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, Sanft und Sorgfältig. Das ist ultra lustig. Und dann zum Beispiel hier Jens Wiener. Das ist, der ist richtig cool. Der lädt immer so ganz viele Comedians ein, Musiker und sonstig was. Und da kommen schöne Sachen bei rum. Und ich finde, abends oder wenn man unterwegs ist und kein Buch zur Hand hat, dann kann man sowas mal so sich anhören. In der Tat, auf jeden Fall. Man kann ja auch Radiosendungen über einen Podcast abonnieren. Hm. Das geht ja auch. Wenn man zum Beispiel Nachrichten, Tagesschau und so, kann man alles abonnieren über Podcast. Hm. Also, abonniert uns. Die Welt steht uns offen halt mit Podcast. Hm? Und so könnt ihr auch dazu beitragen, dass das hier wächst. So ein bisschen. Ihr könnt ja auch mal, jeder, der jetzt mal bei Facebook ist, teilt mal unseren Link. Ne? Wir haben jetzt gesehen, am Wochenende wurde fleißig geteilt und das hat unsere Reichweite erweitert. Und wir leben von unseren Zuhörern und ihr könnt ein Teil dieser geilen Sache sein. Mhm. Ja. Wir wollen auch demnächst vielleicht Leute über Skype einladen. Ne? Das wird richtig geil. Das wird richtig geil. Mensch. Ja, also wer da Interesse hat, darf uns natürlich auf allen möglichen Kontaktwegen entgegenkommen halt, ne? Das ist gar kein Problem. Ja, voll den ADS, ey. wird das auch rausgeschnitten oder ist das halt... Nee, das wird nicht rausgeschnitten. Das muss ja auch authentisch bleiben. Ja, definitiv. Ich hab halt ADS. Nein, hab ich nicht. Ich glaube, sonst hätte ich es gar nicht in die Uni geschafft. Ich hab ADS! Aber man weiß es nicht so genau. Ja. Ne? Also man muss ja auch noch ein paar Mysterien haben, die man entdecken kann im Laufe seines Lebens. Ne? Vor allen Dingen, wenn man als Prophet unterwegs ist. Ja, Propheten dürfen aber auch ADS haben. Ja, in der Tat, ne? So, was haben wir denn noch auf dem Schirm? Die Quassel-Ecke, ne? Ja, Plauderecke haben wir das schon. Ja, Plauderecke. Wir müssen schon authentisch bleiben. Du und authentisch, ne? Ja, dann erzähl doch, hast du was zu erzählen? Ja, du, die alte Geschichte hatte ich dir eben schon bei unserem Dinieren eben kundgetan. Und, mir ist gestern bei der Zugfahrt, man glaubt es kaum, ein Ereignis widerfahren, das... In meinem Leben, ja, seinesgleichen sucht. Halt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Gegner passt auch gerade. Ja, G-Bro hat das schon perfekt angekündigt, halt, ne? Die Geschichte, die vom Genen handelt, halt, ne? Kurz und knackig gesagt. War ich gestern zum ersten Mal in der Lage, mein E-Book, was ich eben gerne lese während der Zugfahrt, halb zu lesen, in einem Art Dämmerzustand, kurz vor dem Einschlafen. Tatsächlich 20 Seiten gelesen zu haben, wovon ich nichts verstanden habe und heute Morgen in der Bahn, als ich weiterlesen wollte, festgestellt habe, habe ich alles vergessen, komplett nichts wahrgenommen und weiß gar nicht mehr in der Geschichte, wo ich da bin. Solch ein Missgeschick ist bisher noch nicht passiert. Uns ist ja dann aufgefallen, dass ich habe eine ähnliche Geschichte erzählt und zwar, ich war gestern, ich habe diese Woche so ein wunderschönes Blog-Seminar hier in der Universität. Das mache ich so nebenbei, also weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Ich stehe jetzt kurz vor meiner Masterarbeit und da dachte ich, ja, da machst du, nimm mal mit. Ne? Ja. Und ich war total müde danach, weil es war so 6-7 Stunden mit einer einstündigen Pause. Ich war, glaube ich, erst so um 17 Uhr zu Hause. Und dann war ich super müde, hab mir dann aber einen Kaffee geballert, einen halben Liter Cola weggezogen, hab dann noch einen polnischen Schokoriegel gegessen, Prinze Pollo, richtig lecker. Kennt wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer. Nee, aber die Polen vielleicht. Und dann habe ich das weggezogen und dann bam, dann war ich wieder voll wohlauf, hab dann voll durchgezogen, aber abends bin ich dann voll weggeknackt, weil ich hab einfach den Tag durchgezogen und abends dachte ich so, boah. Ich habe nichts mehr mitbekommen. So ab 8 Uhr lag ich auf dem Bett, hatte den Fernseher an und dachte so, ja, lustig. Das war wie auf Drogen oder so. Ja, das war bei mir eine ähnliche Erfahrung, die witzigerweise auch durch Cola dann direkt danach, nach der Ankunft in meiner Heimat, gelöst werden konnte. Ja, wo liegt denn deine Heimat? Meine Heimat für unsere Zuhörer liegt im Zentrum Europas. Man könnte es auch als, man kann es als das kulturelle Zentrum Europas bezeichnen. Ja, klar. Da kommen die Leute alle drauf. Ja. Aber das können wir ja mal im Geheimnis lassen. Ihr könnt ja mitraten. Ja, also ich denke mal, jedem Zuhörer dürfte klar sein, was das kulturelle Zentrum Europas ist halt. Hier, kennst du Mendel? Die Mendelsche Regel? Habe ich schon mal von gehört. Ne? So, der hat ja was, da fiel mir gerade so ein lustiger Witz ein. Gregor Mendel, ne? Ja. So, weil ich so Vererbung, glaube ich, ne? Ich war gerade am Genen und da habe ich so gedacht, so, ich bin mit Genen beschäftigt wie Gregor Mendel. Komm, das war doch eine mega Punchline. Mit Genen, also, weißt du, was ich meine? Ja. Voll geil, ey, Digga. Ja. Und ich habe noch einen, aber okay. Der wäre beleidigend. Aber der ist jetzt nicht gegen dich. Ach so. Deine Mutter ist mit Schwänzen beschäftigt wie ein Schulmädchen. Bam, Alter. Verstehst du? Digga. Aber warum? Ich glaube, so eine Scheiße. Ich weiß auch nicht. Ja, mit Schwänzen beschäftigt. Also, entweder schwänzt sie die Schule ja, oder. Ja, da hatte ich als erstes jetzt dran gedacht, aber das sind ja eigentlich die Mädels, die tugendhafte. Nein. Die Schulmädchen, so katholische Schulmädchen, die beschäftigen sich doch alle mit Schwänzen. Ach also, so, in diese Richtung, ja. Aber das, wenn das natürlich in beiden Kontexten der Schwanz ist. Aber ich finde den Gregor, den mit Genen beschäftigt wie Gregor Mendel, ist doch lustig. Ja, das ist also das könnte so ein Witz sein bei keine Ahnung. Bei unserem Plauderecke. Bei der Witzbattle ohne Flach, ne? Ja. Aber ich wollte jetzt mal lustig sein, die fielen mir gerade so ganz spontan ein. Aber die waren auch nicht vorbereitet. Die waren wirklich nicht vorbereitet. Das sprudelte heute mal so aus mir raus. Also ein Improvisationswitz ist das. Na, nee, also improvisiert war das nicht. Ich laber ja immer scheiße. Achso, aber das ist dann immer. Aber auch manchmal kommt auch was bei rum. Ist das jetzt aber improvisiert oder geplant? Das war improvisiert. Okay, also ein Improvisationswitz. In der Tat. Übrigens, Mats. Ja. ja, wie ihr Zuhörer wissen, ist halt in der Tat mal eine Catchphrase, die darf er leider nicht. Haben wir sonst irgendwas zu plaudern? Das Wetter ist voll scheiße geworden. Ja, Herbst, ne? Ja. Voll scheiße, ey. Ja, so, Herbst. Aber ich finde, man muss da immer das Positive rausziehen, weil das ist schön. Das zeigt, dass das Jahr sich dem Ende neigt. Auch das Ende gehört dazu. Und dann kann man wieder einen Rückblick machen und sagen so, Mensch, dieses Jahr war ich wieder geil. Und das Allertollste an der Geschichte, man kann ohne schlechtes Gewissen in den eigenen vier Wänden bleiben, um dann was zu lesen oder was anzuschauen. Voll. Einen gemütlichen Tee. Das ist ja im Sommer immer ein bisschen blöd, ne? Ja, aber bei mir ist aktuell, ich gehe immer noch regelmäßig ins Fitnessstudio, jetzt seit knapp einem Monat und krass, hätte ich mir nie zugetraut. Spätestens jetzt, wo die Sonne nicht mehr scheint, hätte ich mir gesagt, so wenn ich nach Hause komme, ach ja, mal gucken, morgen vielleicht. Also könnt ihr noch sehen, bei dem G-Bro ist es noch so erkämpft. Gegen den Herbst halt. Ne? Also noch hat er nicht aufgegeben und sich auf die Couch verbannt, sondern ich hab gerade so da gedacht, geht noch was. Ne? Er kämpft gegen den Herpes. Ja, gut, wenn aber du das auch möchtest. Kennst du diese Stelle aus Hangover? So, ja, da reden die über so Krankheiten und dann sagt er so, und diesen Scheiß kriegst du sowieso nicht. Bei irgendeiner Stelle kam das. Ich weiß es aber nicht mehr. Nein. Ja, Gibt es sonst noch irgendwas zu beplaudern? Ja, Herbstanfang hatten wir jetzt schon abgehakt. Was mir gerade noch einfällt, in circa zwei Wochen, ist ja der schönste Tag des Jahres, ne? Wir sind auf einer Betriebsfeier der Universität? Nein. Ja, das ist auch schön. Wir gehen auf eine Betriebsfeier und wir crashen das einfach mal. Ja, wenn wir da nicht raufkommen, so ohne weitere. Wir sind hier, wir sind hier Mitarbeiter. Oh, das dürfen wir nicht sagen. Und nur weil die das da für technische Leute machen wollen, als wären die überprivilegiert. Das sind die ja nicht. Die sind auch technische Leute. Ja, aber wir sind ja in einer ganz anderen. Die Fakultät, beziehungsweise die Einrichtung, für die wir tätig sind, die haben ja nichts damit zu tun. Das ist ziemlich traurig. Und ich finde, wir müssen dahin. Wir müssen Networking betreiben, ein bisschen die Leute kennenlernen. Und Aber das ist ja trotzdem nicht der Tag, den ich meinte. Ne? Was ist denn in zwei Wochen? Was ist denn der schönste Tag des Jahres? Winteranfang. Die Winterzeit. Ja, du bist schon nah dran halt, ne? Von Samstag auf... Ach ja, stimmt, von Samstag auf Sonntag werden die... von Montag wird die Uhr auf Freitag zurückgedreht. Ja, das wäre gut, ne? Aber ich fürchte, das wird nur der Samstag auf Sonntag sein. Leider. Ne? Aber eine Stunde... nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kriegen eine ganze Stunde geschenkt dazu. Und das auch noch nachts zum Schlafen. Also, gibt es was Besseres? Ja, ja. Nee. Gibt es was Besseres? Das also ich finde es aber cool, von Montag auf Freitagabend zurückschrauben oder so. Das ja, schon... oder von Montag auf Freitagabend fortzuspulen zu können. Nee, da verpasst man ja zu viel. Naja. Obwohl, ja, wenn man die Zeit einfach nur spult oder so hin und her, ist ja egal. Aber so würde ich jetzt sagen, ich mal eine Woche meines Lebens verlieren, das wäre schon tragisch. Nee, das wär schon man könnte ja zum Beispiel auch von Buffettenfolge zur Buffettenfolge springen. Ja. Also die Highlights mitnehmen und den Rest so ein bisschen... Ja, vorbeiziehen. Für die Zuhörer scheint es ja so, als würden wir ja, springen. In der Tat, ne? Und dann auch passiert halt immer einiges. Also ich hätte gerne mal eine Zeitmaschine. Ja, dann, ich auch. Dann wo würdest du hin? Reisen? Wochenende. Nein, ich meine irgendein besonderes Ereignis. Wochenende. Okay, ja, damit haben wir es. Also, nee, also ich weiß nicht, ich würde gar nicht mal so gerne in die Vergangenheit zurückgehen, weil wir also alles, was wir jetzt haben, ist doch geil. Wir können Podcast machen, wir können Videospiele spielen, wir können Filme gucken, on demand. Ey, früher, da hatte ich am Wochenende als Kind, ne, da hatten wir 20 Kassetten oder so, oder 30 von Disney-Filmen. So viele? Ja, wir hatten einige Disney-Filme. Ja, und die kennst du irgendwann alle und dann denkst du dir so, ja, was guckst du denn heute? Heute gehst du einfach ins Internet und guckst jeden Tag was Neues. Ja, damals musste man noch diese antike eigene Fantasie nutzen und so. Ja, und so, ne? Boah, das Fantasie, voll der Scheiß, wer denkt sich sowas aus? Ja, und da musste man auch noch selbstproduktiv sein und sich irgendwas überlegen. Nein, das finde ich auch gut, das können wir ja heute auch noch. Wir produzieren ja jetzt auch Material. Aber machen wir das heutzutage noch? Ja klar, was machen wir denn? Produzieren wir Fantasie hier? Nein, aber wir erstellen ein Produkt mit unserem gedanklichen Müll. Ah, so. Also. Den muss dann ja auch erstmal generieren. Ja. Das ist durch ja Fantasie. Aktiv. Das ist ja aktiv und nicht passiv. Durch Fantasie. Oder durch Fanta 4. Im Prinzip machen wir Fanta allein... 4 hat ein neues Lied rausgemacht, ja. So ganz nebenbei. So, kommt mal von Höchstchen auf Stöckchen. Heute bin ich äußerst motiviert, sag ich mal. Scheiße zu labern. Sag mal, lieber G-Bro, hast du eigentlich die große Uhr im Blick? Ich habe die Uhr im Blick. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, hier uns selber nochmal zu beweihrauchen, was für tolle, knackige Burschen wir sind. Ja, das sowieso. Aber ich denke halt auch daran, dass wir halt ja noch einen ganz, ganz, ganz, ganz großen und immens wichtigen Punkt offen haben. Ich weiß es gar nicht. Was ist es denn? Ja, der Punkt, der halt jeden unserer Zuhörer bis ins Mark fasziniert, wie wir wissen, auch durch dank der zahlreichen Mails, ist natürlich eine Prophezeiung. Ne? Nein, wir haben noch eine Prophezeiung offen. Selbstverständlich. Ich habe mich darauf schon vorbereitet. Ah, in der Tat. Ja. Also, unsere Zuhörer wissen schon morgen das Ergebnis. Daher wird das nicht allzu spannend. Aber ich habe mir überlegt, heute ist der 8.10. Mhm. 2015. Ja. Und heute Abend um 20.45 Uhr spielt Deutschland gegen Irland in der Qualifikation für die EM 2016. In der Tat. Und ich finde das mal ganz lustig, da heute mal drauf zu tippen. Gut. In der letzten Zusammenkunft Irland-Deutschland gab es ja, glaube ich, ein 1:1 oder 2:2. Auf jeden Fall sind sie unentschieden rausgegangen. Und wäre ja mal ganz lustig, darauf zu tippen. Dann ist die Frage... Ich bin da generell mit einverstanden. Die Frage ist nur, wie tippen wir? Wir müssen ja so tippen, dass in jedem Fall einer gewinnt und einer verliert. Du tippst natürlich immer das dagegen, was ich tippe. Das Problem dabei ist, dass es beim Fußball drei mögliche Ergebnisse gibt. Tja. Ja, wenn dann einer verliert, dann... Wenn wir rein nach dem S-U-N tippen. Ne? Dann tippen wir so, wir machen gerade ungerade. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Gibo, ich überlasse dir als Lady den Vortritt. Machen wir wieder eine Packung Bonbons, weil die im Büro sind ja schon wieder fast alle. Eine Tüte Bonbons. Finde ich, ist akzeptabel. Nimm zwei oder weiche Werthers. Der Verlierer darf sich da wahrscheinlich aussuchen, würde ich sagen. Ja, das ist ja nett. Ja. Mensch. Dann darfst du dir das einfach sagen. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir gerade ungerade machen, würde ich sagen, das wird ungerade. Ungerade. Ja, ich könnte mir vorstellen, Deutschland macht ein 2:1. Okay. Dann werde ich natürlich die Wette gerade halten. Das heißt, wir besiegeln das Ganze mit einem klassischen Bro-Feten. Ja, hier. Ja. Hier direkt. Direkt so. Hat man das gehört nochmal? Das hat man bestimmt gehört, oder? Alle guten Dinge sind rein, ne? Lustig. Ja, voll gut, ne? Also, wir sind voll die Freaks. Das hat schon mal geklappt. Das heißt, die Buffettenwette läuft und ich werde mir heute auf jeden Fall das Spiel reinziehen. Was meinst du denn, was ist denn das Ergebnis? Also ich sage ja 2-1, aber das ist ja nicht, ich sage ja nur ungerade. Aber was denkst du, was kommt dabei rum? 3-1. 3-1, meinst du echt? Respekt. Ich wollte erst 4-0 sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen so unrealistisch. Ich sage 3-1. Ja, ach, gucken wir mal. Also ich bin davon überzeugt, dass ich gewinne. Aber es kann halt nur gut werden, obwohl einer der größten Stars unserer Nationalmannschaft aktuell fehlen wird. Hast du Ja. es mitbekommen? Schweinsteiger? Nein. Nee, warte mal, irgendeiner. Oh, ich hab's mitbekommen. Warte. Der hat so einen Mittelfuß irgendwo. Ah nee, das war Jungglas von Arminia Bielefeld. Es ist Nee, tatsächlich eine Figur, die zentral ist, damit Deutschland funktioniert. Philipp Lahm? Lukas Podolski. Leider ist er nicht dabei und er wird Oh. uns sicherlich sehr fehlen als Bankwärmer und als gute Laune-Onkel. Meinst du das ernst? In der Form ja. Also ich bin ein klarer Anhänger von der Poldi weg-Fraktion, weil der meiner Meinung nach außer als gute Laune-Bär nichts mehr in der Nationalmannschaft verloren hat. Wir sind gespannt, wie wir heute ohne ihn klarkommen Ja, werden. viele, viele sind ja auch nur in der Nationalmannschaft, weil sie irgendwann mal irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt mal gut waren. Und weil sie nette Typen sind, lese ich ganz wieder auch, ich bin ja öfters auch mal im Internet unterwegs, dann im Sportbereich, schaue mir das an und viele Argumentationen pro Podolski, weil man hat ja nicht mehr viel, was für ihn spricht, sind der Meinung, er tut dem Team ja ganz gut und wäre ja ein ganz netter Typ. Dann habe ich mir allerdings auch die Frage gestellt, ich bin ja auch ein ganz netter Typ ab und zu, Ja, kann auch ein bisschen Fußball spielen, warum bin ich die Nationalmannschaft? weil du, ja, gute Frage. Ja, das ist die Frage halt, die ich mir dann auch schon stelle, ne? Ja, weil Also die du Qualifikation. kannst halt nicht dich irgendwo reinsnitschen. Du kennst die Leute da nicht. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, aber ich meine, wenn ich denke, ich bin auch ein ganz netter Typ und so, weiß zumindest, was eine Viererkette ist und Man muss ja auch dazu sagen, Podolski hat gegen Elton Schlag den Star gespielt, ne? So, da muss man auch mal sagen, der hat ist er gewonnen? ausgebrannt. Ja, der hat gewonnen, aber der ist ausgebrannt. Ja, Karriere, Game er over. spielt jetzt ja auch in der Türkei, genauso wie mein Lieblingsspieler Mario Gomez, der allerdings wesentlich stärker ist und jetzt in sechs Spielen, nee, in sieben Spielen Wo sechs spielt Tore jetzt gemacht hat. Gomez? Wo spielt er? Bei Beşiktaş Istanbul. Und Achso. der Lukas Podolski spielt bei Galatasaray Istanbul. Zusammen mit Snyder. In der Tat. Mit Genau. Snyder. Und ich weiß nicht, ob dir noch ein Charisma irgendwas sagt, der spielt zum Beispiel über Beşiktaş Habe ich schon mal gehört. Istanbul, ne? Ja. Und ein Gomez spielt nach wie vor nicht Nationalmannschaft. Das Kapitel ist wahrscheinlich auch vorbei. Aber ein Lukas Podolski schon. Und wir sind natürlich gespannt, wie wir ohne diesen Verlust heute verkraften können. Irgendwie, ne? Schauen wir mal. Ich sag, Deutschland gewinnt. Was sagst du? Ja, auch, Auch, ne? ne? Aber Sollen wir die Folge unangenehm. heute online stellen? Einfach mal so Überraschungseffekt, einen Tag zu Ja, dann denken die Teilnehmer sowas. spät. Die ganzen Zuhörer denken so: Wow! Was ist denn da los? Richtig, ne? Heute ist doch Donnerstag. Wieso kommen da die Propheten raus? Ja. Ne? Aber dann sind die, dann ist es morgen schon mal safe für die Leute. Ja. Dann wissen die, boah, da kommt was. Also da ist schon was. Dann können die schon jubeln mit mir und meinem Ja. Triumph halt, Schauen wir mal. Okay. ne? Dann würde ich sagen, ich lade das mal nachher zu Hause hoch. Das finde Und ich wollen wir den einen Sack zumachen? sehr schönen Wollen wir Vorschlag. den Sack zumachen? Wie viele Minuten haben wir ja geschafft? Wir sind schon bei 33 Donnerwetter, Minutikes. das ist ja vorbildlich. Halt, ne? Wir sind ja Ja. heute da durchmarschiert mit unserem Programm. Das ist ja wie so wie durch Butter halt. Es Ne? ist wunderschön, wunderschön, dass ihr heute wieder dabei wart. Also sowieso. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ein Wir haben bisschen. so ein paar. Ja, heute hatten wir kein richtiges Programm, aber man kann Ja, natürlich sagen, haben wir ein Programm. ja, aber ich sag mal, das war jetzt ja nicht irgendwas, wo man gesagt hat, das war ja so ein Appetizer für zwischendurch, würde ich sagen. Wir hatten Kein ja heute, Special. Aber letzte Woche schon Special. genau, also wir können nicht jede Woche ein Special bringen. Ne? Aber ich finde, man kann demnächst mal wieder so thematischen, krassen Schwerpunkt Aber machen. es kann nicht jedes Mal ein Special geben, weil wenn jedes Mal alles spezial wäre, dann wäre nichts mehr spezial. In der Und wir Tat. brauchen natürlich auch Basics, worauf wir die Specials aufbauen können. Das ist Ja. heute ein schönes Basic, oder? Ganz genau. Und ich finde, das waren schöne Worte. Machen wir den Sack zu? Ja, wir machen den Sack Dann zu. würde ich sagen, auf Wiedersehen und Schön wie du, ne? ja, hier, tschüss. Ja, da ist er zu, der Sack.